नमो तस्से भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजाचरणसंपन्नो सुगतो लोकविदुः अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथिः सत्ता देवमनुषाणाम् भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको ऐहिपासिको औपनायिको पच्चत्तं वेदिताम्बो विनुहि सुपत्तिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपत्तिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपत्तिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचीपत्तिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुङ्गला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा एवं बुद्धं शरणं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितं वा लोमहंसो नहि सतीयति। So. Gestern haben wir gesprochen über die Sache, wie Samatha erklärt wird und Fortschritt in Samatha erklärt wird in der nördlichen Tradition. In der nördlichen Tradition, wie diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, vielleicht wissen, gibt es zwei große Schulen, philosophische Schulen, die Madhyamika-Schule und die Yogacara-Schule. Die Madhyamika-Schule hat keine sehr entwickelte Wissenschaft von Yoga, was in der Madhyamika-Schule wichtig ist, ist rechte Ansicht. Die werden dann sehr, sehr klar erklärt. Und im letzten Ende, es ist eben rechte Ansicht, das und rechte Denken, das zur Befreiung führt. Yogacara-Schule ist dann natürlich, wie Name sagt, ist eng mit Yoga verbunden und buddhistischer Yoga ist nichts anderes als Shamatha und Vipassana. In diese Tradition, wie ich schon gesagt habe, die auf die Auffassung von Alaya Vijnana, von Grundbewusstsein, das alles einschließt, was wir erfahren, in dem alles ist nichts anderes als Spiegelung in Bewusstsein. Shamatha, Vipassana auch, wenn man diese Methode dann von Analyse verstehen möchte, ist nichts anderes als auch Meditation über die Bilder, die heißen dann Pratibimba, die im Bewusstsein entstehen. Wenn wir Shamatha üben, dann die Bilder, die im Bewusstsein entstehen, die Objekte von Shamatha, sind Objekte ohne Unterscheidung. Was heißt ohne Unterscheidung? In dem Sinne, dass wir nicht die eigene Eigenschaften und die gemeinsamen Eigenschaften von dem Objekt analysieren. Aber wir, nachdem wir das Bild von dem Objekt im Geist ergreifen haben, wir dann meditieren über, was heißt Sabhaga Nimitta, diese Auffassung von dem Bild, das sich dem originalen Bild nähert. Und das originale Bild, das wir aufgefasst haben, wird dadurch durch Shamatha geläutert. Das ist jetzt, was sie machen in Anapanasati, auch in dem Atmen wird verfeinert, Objekt wird verfeinert, der Geist, das mit dem Objekt verbunden ist, wird auch verfeinert, und Shamatha in diesem Sinne ist nichts anderes als Prozess von Läuterung von dem Geist und dem Objekt. Genauso selbe Prozess ist in Vipassana auch. Fortschritt in Vipassana ist auch nichts anderes, auch wie auch in Visuddhimagga erklärt wird, als Läuterung von dem Geist und Läuterung von dem Objekt durch Weisheit. Aber in Shamatha, der Yogi am Anfang, bis er nicht die wahre Natur der Dinge unmittelbar erfahren hat, er arbeitet mit dem ähnlichen Bild, das er erfasst hat, und dieses Bild dann ist immer bleibt ähnlich wie dem Bild, das er erfasst hat. Er ändert sich nicht. Indem er nicht seine eigenen Eigenschaften und die gemeinsame Eigenschaften analysiert, dieses Bild, dann ändert sich nicht. Es bleibt immer Atmen, weil es ist Konzept, wie wir gesagt haben, Konzept von Atmen. Bitte? Sie sagten, dass der Geist geläutert wird und das Objekt aber auch geläutert wird. Wenn jetzt der Atem das Objekt ist, dann wird der Atem geläutert. Ich verstehe nicht. Wenn der Atem das Meditationsobjekt ist, dann das Objekt. Atmen kann nur fein sein am feinen Objekt. An groben Objekt, der Geist kann nicht fein sein. Das ist, was Pasambayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikati, Pasambayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikati, das ist diese Prinzip. Man muss Objekt verfeinern, indem man Objekt verfeinert, Geist wird verfeinert. Klar? Nicht klar, was. In dem Vipassana das Objekt zu läutern heißt. Wenn man sieht, Nama Rupa, wird Objekt etwas mehr feiner. Wenn man sieht, dann die Udayavaya Jnana wird noch feiner. Wenn man sieht, Bhanga Jnana wird noch feiner. Sankara Upekha Jnana noch feiner. Nach dem Verwirklichung von dem Weg. Sotapanna wird noch feiner. So ist der Fortschritt in Vipassana. Der Geist wird feiner, der Objekt wird auch feiner. Das wird auch in Visuddhimagga erklärt. Kannst du das nachschlagen in diese Anapanasati-Teil? Ja, wo sind wir? Wir sind bei, in Vipassana, wir haben differenzierte Objekt, aber das ist auch ein Bild von dem Objekt, in dem alle Objekte entstehen in Grundbewusstsein, ohne Grundbewusstsein kein Objekt entsteht. Diese Objekte sind auch nichts anderes als Projektionen von diesem Bewusstsein, die wieder in diese Bewusstsein projektiert werden, indem alles, was wir erfahren, ist basiert auf Bewusstsein. Und was wir erfahren, sind eben Bilder. Reflektierte Bilder, heißt Pratibimba auf Sanskrit. Yinxiang. Also, in Shamatha dann diese Fortschritt oder Samatha Übung, wie wir schon gestern erwähnt haben, ist basiert als auf die Theorie von neun Bleiben von Samatha. Was ist der Vorteil von dieser Theorie? Obwohl in der Theravada-Tradition wird auch zum Beispiel in Patisambhidhamagga gesagt, dass Meisterschaft in Shamatha, besonders es wird erwähnt in Bezug zu Anapanasati, ist, dass man in drei Stadien, erst muss man Jhana erreichen, zweite, man muss Upekkha üben, Sie können dann nachschlagen, ich werde jetzt nicht detailliert erklären, weil wir sprechen über Parami. Dritte ist, dass man übt Anativata Sankhara Ekarasa. Man übt, dass die Sankharas, die Kräfte in dem Geist, sind ohne Mangel und ohne nicht zu viel, nicht zu wenig, gleichmäßig. Das ist dann Ziel von Samatha, Ekarasa, ein Geschmack, Geschmack von geläuterten Geist, der bleibt. Aber was wir meistens, was in Theravada wird betont, ist, dass man Samatha für Vipassana benutzt und so schnell wie möglich Sotapanna und Arahat wird. In der nördlichen Tradition natürlich, was betont ist, viel mehr ist, sind die Paramis. Und auch der Weg von Arahat ist erklärt im Rahmen von den Paramis. Das ist der Vorteil von dieser Erklärung. Das auch teilweise wird erwähnt, wie ich gesagt habe, in Patisambhidhamagga, aber in der Tat nicht so geübt. Immer wird Vipassana-Seite erwähnt. Jemand, der Paramis entwickeln möchte, der muss besonders darauf achten, dass er diese Samadhi-Parami, Nekama-Parami, sehr gründlich entwickelt, damit er auch die übernatürlichen Kräfte üben kann. Die sind untrennbar von Inhalt, von dem kraftvollen Erleuchtung. Und die Patisambhidas, die Diskriminierungen erreicht und alle diese Früchte von Erleuchtung, die sind sehr wichtig. Jemand, der nur Vipassana übt, er kann sie nicht erreichen. Deswegen in der nördlichen Tradition wird Samatha besonders hoch geschätzt und betont. Das heißt, dass diese neun, die in der nördlichen Tradition, in Yogacara, die wir haben gesagt, die Arbeit an den undifferenzierten, reflektiven Bild von dem Objekt in Shamatha wird auf neun Stufen von Shamatha erklärt. Arbeit an differenzierten Objekt wird von vier Stufen von Vipassana erklärt, die dann zu voller Klarheit führen. Aber wir lassen das jetzt weg. Und diese Stufen muss man Schritt nach Schritt meistern. Das heißt nicht, dass man muss erst meistern, vollkommen meistern, hören, dann nachdenken, nur dann kann man Achtsamkeit üben. Es ist nicht so. Durch, indem man sich mit Shamatha beschäftigt, lange Zeit beschäftigt, und mit Hingabe beschäftigt. Die alle sechs Kräfte, die wir gesagt haben, werden dann immer an Stärke gewinnen, bis sie zu vollkommener Meisterschaft in Shamatha führen. Dann diese das vollkommene Meisterschaft in Shamatha ist, dass diese sechs Doshas, sechs Fehler oder sechs sechs Fehler von Shamatha nicht mehr erscheinen. In diesem Fall dann kann der Ebende bleiben im Zustand von Shamatha tagelang. Und wir wissen auch von den Suttas, zum Beispiel Upaklesa Sutta in Majjhima Nikaya, der Buddha erklärt, dass er ebenso unter dem Bodhibaum geübt hat. Er hat vollkommen, er erklärt dem Anuruddha, er hat vollkommen diese Shamatha gemeistert und dann durch übernatürliche Kräfte ist er dann zu voller Klarheit gekommen als Buddha. Die nördliche Tradition, er hat in Upaklesa Sutta werden die elf Hindernisse in Shamatha erklärt, wenn der Buddha unter Bodhibaum hat sie beseitigt und ist dann Buddha geworden, indem er die übernatürlichen Kräfte gemeistert hat. Das wird dann besonders in der nördlichen Tradition, diese Überlieferung wird dann betont. Und leider in den Theravada-Ländern, diese Shamatha-Seite ist sehr vernachlässigt. Der mein Lehrer Bauk Sayadaw bemüht sich, dass es wieder zu hohem Anerkennung als kommt, als aus Notwendigkeit für tiefe Vipassana. Aber die Meisterschaft in Samatha wird viel gründlicher in der nördlichen Tradition erklärt, indem, wie wir schon erklärt haben, diese Tradition besonders betont die Paramis. Ohne Paramis leben, egal wie man lebt, Leben wird nicht diese erwünschte, diese die hohe Qualität von Leben wird nicht da. Die kommt durch Paramis. Und wie wir gesagt haben, die Paramis sind miteinander eng verbunden. Man kann nicht ein Parami getrennt von den anderen üben, indem man mehr Paramis übt. Sie werden dann alle in ein Geschmack, Geschmack von Freiheit. Und Samatha Parami ist in dieser Auffassung besonders wichtig. Die alle Paramis werden nur sind sozusagen eng mit Samatha verbunden. Nur wenn der Geist Ruhe hat und wenn der Geist Einspitzigkeit hat, wird er dann höhere Intelligenz entwickeln können, was eigentlich die Ziel von Entwicklung von Paramis ist. Nur wenn hohe Intelligenz entwickelt ist, wird man dann imstande sein, effektiv den anderen zu helfen. Also, wir kommen jetzt wieder zu den neun Bleiben von Samatha, die allmählich völlig bemeistert werden sollen. Wenn man lange, lange Zeit in Zustand von vollkommener Seligkeit hier und jetzt bleiben möchte. Sonst, auch wenn sie nicht bemeistert sind, auch wenn man Samatha übt, es wird nie mit vollkommenem Zustand von Seligkeit verbunden, wenn diese nicht gemeistert sind. Dann, wir wiederholen sie, jetzt nehmen, gestern haben wir angefangen, sie zu erklären, jetzt wieder andere Methode, wir sammeln sie zusammen und dann erklären wir sie ein nach dem anderen in Bezug zu den sechs Fehlern in Samatha und acht Prahana Manasikaras, acht Kräften, die diese Fehler beseitigen. Und natürlich auch in Bezug zu den sechs Kräften, die dann durch diese Nein bleiben in Shamatha zur Perfektion gebracht werden können. Prima? Sehr gut. Dann, was sind die neun Bleiben von Shamatha? Moment, ich muss sie erst selbst wiederholen. Stapayati, samstapayati, avastapayati, upastapayati, damayati, shamayati, vyupashamayati, ekoti karoti, samadhiyati. Neun. Erste ist stapayati. Stapayati, wir haben übersetzt als man platziert. Platziert ist gut. Jnana Bodhi ist zufrieden. Man platziert den Geist an diese undifferenzierte Bild von dem Objekt. Deswegen ist sehr wichtig, dass man ihn versteht. Dass wenn man Shamatha meditiert, zum Beispiel an Atmen, muss man richtig verstehen, dass man sich mit dem Konzept undifferenzierten Bild von Atmen beschäftigt, nicht mit Hitze oder mit Kälte oder mit Druck, sondern nur mit der Tatsache von Atmen, was ein Konzept ist, ein Bild, mentale Bild von Einatmen und Ausatmen. Und bedeutet es konkret, dass man den Atemfluss, den Wind des Atems damit versteht, darunter versteht? Nur die Tatsache von Einatmen und Ausatmen, das ist alles. Der Wind kommt rein, der Wind geht raus. Wind kommt rein, Wind geht raus. Und man weiß es, wie weiß man das? Indem man ihn berührt, indem man ihn unterscheidet, indem man ihn fühlt. Drei Sachen. Wobei wir eben dieses Fühlen, diese Berührung, das ist doch kein Konzept. Berührung ist kein Konzept, aber Atmen ist ein Konzept. Gefühl ist Empfindung gemeint. Empfindung. So, dann, damit man richtig den Geist an an undifferenziertes Bild von dem Meditationsobjekt platziert, muss man dann richtig gehört haben, was zu tun ist. Muss man fragen einen Lehrer oder muss man richtig gehört haben, richtig gelesen haben, was zu tun ist. Nur dann wird man imstande sein, den Geist richtig auf das Objekt zu platzieren. Sonst, man wird immer Zweifel haben und dann die Platzierung an das Objekt wird keine Kontinuität haben. Deswegen, nächster Schritt in Shamatha ist Samstapayati. Samstapayati, Sam heißt zusammen. Das heißt, dass indem man überlegt, richtig überlegt, über das, was man macht und über das, was zu machen ist, auch aufgrund von eigener Erfahrung, nicht nur aufgrund von dem, was man gehört hat, nur aufgrund von eigener Erfahrung, wenn man verstanden hat, was man gehört hat, wird man dann eine Kontinuität auf diesem Konzept von Atmen entwickeln können. Das ist dann zweite Bleibe von Shamatha. Wenn man so übt und richtig nachgedacht hat über dem, was man macht, dann wird man schon imstande sein, gewisse Kontinuität an dem Objekt zu entwickeln. Indem man weiß, wenn er in der Nase irgendwelche Gefühle von Kälte und Wärme oder Druck oder Härte und so sich widmet, dann man geht weg von der Meditation. Und der Geist dann verliert Stabilität und Kontinuität an dem Objekt. Ich verstehe es noch nicht ganz, was das heißt, sich dem Konzept Atem zu widmen. Ich meine, Atem, den spürt man doch auch aufgrund von Wärme, weil die Luft, die ausströmt, sie ist ja wärmer als die, die reinströmt. Aber man denkt nicht daran. Es wird nie zu Denkobjekt. Man kann das erfahren, aber indem man Aufmerksamkeit nicht darauf lenkt, wird man dann zu Konzentration kommen können. So, wenn man darauf Aufmerksamkeit lenkt, dann wie wird Stabilität des Geistes entwickelt? Bei Einatmen ist anderes, bei Ausatmen ist anderes. Das wird dann gar keine Kontinuität an dem Objekt sein. Wie kann ich mich an ein Konzept binden? Also ich verstehe es nicht. Aber wahre Atmen ist nichts anderes als die Elemente nur. Was? Okay. Muss man richtig verstehen, sonst geht man nicht weiter. Okay, diese erste zwei Bleiben von Shamatha werden durch die Kraft von richtigen Herren und richtigen Überlegen von dem, was, über was man macht, erfolgreich durchgeführt werden. Dann, wenn man richtig verstanden hat, was zu tun ist und macht richtig meditiert, dann kommt richtig Achtsamkeit, Kräfte von Achtsamkeit kommen ins Spiel. Sonst, wenn man an falsche Objekte Aufmerksamkeit lenkt, dann Achtsamkeit wird nicht Kraft haben. Achtsamkeit wird Kraft haben in Shamatha, nur indem man an das richtige Objekt Aufmerksamkeit lenkt. Und ohne Kraft von Achtsamkeit kommt man nicht weiter. Also, wenn gewisse Kontinuität da ist, durch richtiges Verstehen, richtiges Verständnis von dem, was man macht. Die Kraft von Achtsamkeit dann kommt ins Spiel und das manifestiert sich in dritte Bleibe von Shamatha. Dritte Bleibe von Shamatha ist, dass man sich niedrig bei dem Objekt arrangiert hat. Der Avastapayati. Ava heißt niedrig. Der Geist hat sich bei dem Objekt arrangiert. Wenn falsche Aufmerksamkeit entsteht, er ist imstande, immer wieder zurück zu dem richtigen Objekt zu kehren. Nur so dann wächst die Kraft von Sati. In diesem Zustand, wenn in dritten Bleibe von Shamatha, wenn immer der Geist von dem Objekt weggeht, wird es gleich bemerkt und der Meditierende nicht mehr durch Kraft, bloß durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit den Geist zurück zu dem Objekt führt. Deswegen er wird sich wohler fühlen. Es wird erklärt in den Schriften, dass, wie sagen wir, Flicker, Patchwork, Flicken. Das heißt Flickenarbeit. Wenn eine Hölle, ein Loch, wenn ein Loch in Achtsamkeit entsteht, gleich flicken. Der Meditierende nimmt Nadel und gleich flickt er. Das ist dann dritte Bleibe von Shamatha. Das auf Kraft von, wachsende Kraft von Sati basiert ist. Und in vierte Bleibe von Shamatha, die Kraft von Sati kommt zu Reife. Das heißt Upastapayati. Upa heißt in der Nähe, nahe. Das heißt, dass im vierten Zustand von Shamatha, vierte Bleibe von Shamatha, der Yogi bleibt immer in der Nähe von dem Objekt. Er kann nicht mehr Objekt verlieren. Das heißt, dass die Kraft von Sati, von Achtsamkeit, kommt zur Reife. Wenn Kraft von Achtsamkeit kommt zur Reife, entsteht Wissensklarheit. Wissensklarheit wird deutlich. Und indem Wissensklarheit deutlicher wird, fängt an Prozess, in dem der Meditierende fähig ist, kontinuierlich bei dem Meditationsobjekt zu bleiben, kommt erste Stufe von wahren Prozess von Läuterung, diese grobere Form von in Prozess von Entwicklung von Sati, grobere Form von Udacha, von Schweben des Geistes, wird beseitigt. Aber jetzt, in dem kommt dieses erste Stadium von Beseitigung von Klesas, von Unreinheiten des Geistes, der Geist und Objekt werden feiner, der Meditierende fühlt sich sehr wohl. Er hat dann keine Lust, den Objekt zu untersuchen. Deswegen in diesem Stadium, nächstem Stadium, heißt Dhammayati. Dhammayati heißt zähmen. Zähmen? Kann man sagen? Ja. Zähmen. Der Geist zähmt alle Formen von grobere Schweben des Geistes, indem er Achtsamkeit übt. Der Geist verlässt nicht mehr Meditationsobjekt, obwohl Gedanken kommen und Gefühle kommen, aber der Geist bleibt bei Meditationsobjekt, indem Achtsamkeit Kraft zu Reife gekommen ist. Dann Läuterungsprozess. Wenn Achtsamkeit Kraft nicht zu Reife gekommen ist, Läuterungsprozess wird nicht stattnehmen. In diesem Läuterungsprozess dann wichtigster Faktor ist Wissensklarheit. Aber wenn erste Stadium von Läuterung kommt in diese fünfte Bleibe von Shamatha, Dhammayati, Zähmen, der Geist, in dem er hat grobe Tendenz von Schweben des Geistes völlig beseitigt, der Geist bleibt bei dem Objekt, kommt noch grobe Form von Senken. Wenn die Meditation besser geht, wenn der Meditierende nicht mehr, er fühlt sich wohl, er gibt sich, er hat keine Lust mehr, Objekt zu untersuchen, er gibt sich diesem Gefühl von wohl körperlichen und geistlichen Gefühl, dann der Geist kann noch haben grobe Tendenz zu senken in diese fünfte Stufe von Shamatha, wenn die alle grobe Formen von Schweben des Geistes beseitigt sind. Damit er auch beseitigt grobe Formen von Senken des Geistes. Er muss dann sein klares Wissen, Sampajanya, verstärken. Das geschieht in den nächsten zwei Stufen von Shamatha, in Dhammayati und Shamayati. Dhammayati heißt zähmen und Shamayati heißt, Shamatha ist davon deriviert, Shamayat, beruhigen. Er zähmt und beruhigt seinen Geist, indem er lässt nicht zu, durch Kraft von Klarwissen, dass obwohl er dieses angenehme körperliche und geistliche Wohlgefühl spürt, er lässt nicht zu, dass der Geist senkt. Das kann er nur machen, wenn er die Kräfte von Wissensklarheit verstärkt. Das geschieht in fünften und sechsten Stufe von Shamatha. Wenn, obwohl er Wohlgefühl hat und in Geist große Freude und Seligkeit, kann man sagen, spürt. Durch Wissensklarheit, er lässt nicht, er wird nicht beeinflusst von dieser Tendenz, sich in dieses Wohlgefühl hineinzusenken und nicht mehr Meditationobjekt zu untersuchen. Wenn er diese Tendenz zu Nichtwollen von Kontinuität, von Untersuchen, von Meditationobjekt überwindet, dann er kommt zur Ruhe. Obwohl er in diesem Stadium hat sehr angenehmes Gefühl. Er spürt tief Glück, Seligkeit. Seine Klarheit des Geistes geht nicht verloren. Grobe Tendenz zu senken ist dann beseitigt in 6. Stufe von Shamatha. Sein Geist, wenn er Tendenz zu senken hat, er nimmt das wahr gleich. Er lässt nicht zu, dass der Geist senkt. Wenn er senkt, dann nur wenig. Grobe Form von Senken ist beseitigt. In 6. Stufe von Shamatha bleiben. Und das geschieht nur in dem, dass die Kraft von Wissensklarheit zur Reife kommt. Erst muss Kraft von Sati zu Reife kommen, nur dann kann die Kraft von Sampajanya zu Reife kommen. Wenn Kraft von Sampajanya zu Reife kommt, alle groben Formen von Unreinheiten werden beseitigt. Jetzt bleiben nur sehr, sehr feine Formen von Unreinheit. In diesem Stadium dann der Geist, Feinheit des Geistes, lässt sich sehr, sehr klar spüren. Und Feinheit des Objektes auch. Objekt wird sehr schön, sehr angenehm. Und der Geist fängt an zu rutschen auf dem Objekt, wie auf Gie geschwirrt. Wir sind sehr glücklich, wir haben immer gekocht als auf Gie. Dann unsere Körper sind auch sehr schön geworden, indem diese Gie immer macht Körper schön. In Indien trinken sie immer Gie ein bisschen. Das macht Körper, Haut macht sehr weich. In diesem Stadium von 6. Stufe von Shamatha, auch okay. Geist und Geist und Objekt wie auf Gie geschmiert, werden sehr schön zu spüren, sehr schön zu behandeln, weil bleiben nur die feineren Nuancen von Unreinheiten des Geistes. Wenn man der Yogi meistert diese Stufe, er kann schon stundenlang in Meditation sitzen. Und er hat Gefühl, körperliche Gefühl und geistlichen Gefühl wie auf Ghee gebackt, sehr angenehm. Und was kommt jetzt? Jetzt bleiben nur die feinere, nächste drei Stadien. Wir dann befinden uns schon in sehr feinen Bereich, wo Objekt und Geist geben schon sehr angenehmes Gefühl. Wenn dieses angenehmes Gefühl kommt, das ist die Zeit dann zu weiterer Untersuchung. Und diese weitere Untersuchung von den feineren Unreinheiten des Geistes, die noch in diesem angenehmen Gefühl und angenehme Meditation noch übrig bleiben, diese können nur beseitigt werden durch Kraft von Virya. In den früheren Stadium, in dem die alle grobe Unreinheiten des Geistes noch nicht beseitigt waren. Kraft von Virya ist Zigzagkraft. Es geht oben, es geht unten, es geht oben, es geht unten. In den höheren Stadium von Shamatha, Kraft von Virya wird equalisiert. Man durch diese Weisheit, durch Kontinuität und durch die Kraft von Wissensklarheit, Kraft von Virya dann bleibt gleichmäßig. Indem alle groben Unreinheiten des Geistes beseitigt werden. Es geht nicht mehr Zigzag. Es geht mehr auf Ghee geschmiert. Deswegen, man ist imstande zu entdecken, die Tendenzen des Geistes zu senken oder zu schweben, bevor diese in der Tat erscheinen und den Geist in sehr, sehr sichtbare Weise beeinflussen. Wenn dann diese Kraft von Virya, indem Kraft von Wissensklarheit reif ist, man wird imstande sein, gleich, wenn Tendenz zu senken kommt, gleich durch klares Wissen sie entdecken und mehr Chetana, mehr Wille anwenden an Untersuchung von dem Objekt. Und wenn feine Tendenz zu Schweben des Geistes entscheidet, man wird imstande sein, gleich mit Upekkha, mit Gleichmut, diese Tendenz beseitigen, bevor sie den Geist auf klare Weise beeinflussen kann, kann man so sagen? Bevor sie klar im Geiste zum Ausdruck kommt. Hm? Ist das klar? Also, das ist dann nach Zustand von Beruhigung des Geistes, dann Vyupashamati, siebte Bleibe in Shamatha ist Vyupashamati. Wie, diese Präfix wie hat Funktion von Betonung. Wie, das heißt sehr beruhigt, sehr, sehr beruhigt. Der Geist wird sehr beruhigt durch Entwicklung von dieser Kraft von Virya, die in Bezug zur Untersuchung von dem Objekt kann entwickeln, Tendenzen des Geistes zu senken oder zu schweben, bevor sie den Geist erheblich beeinflussen können. Hm? Dann achte Zustand, wenn diese Kraft von Virya wird zu Perfektion, heißt Ekoti Karoti. Ekoti Karoti heißt, der Geist wird einspitzig. Was ist? Karotten. Kann man sich gut merken. Na prima. Aber es ist keine Karotte da. Karotte heißt machen. Ekoti heißt einspitzig. Hm? Ja, eine Spitze. Eine Spitze. Das heißt, dieser Affe-Geist has been. Dieser Affe-Geist, jetzt spreche ich Englisch. Affe-Geist ist völlig gezählt. Kein Affe kommt mehr. Während der Meditation machen wir schon wieder. Dann, wenn keine Affe kommt mehr, dann der Geist bleibt ohne Unterbrechung einspitzig. Es gibt keine Schwankungen mehr. In Richtung von Senken oder in Richtung von Schweben. Wie prima. Jetzt, wir haben schon erklärt, dass in der Yogacara-Tradition wird besonders Manasikara betont. Hm? Und wir haben 40 Sorten von Manasikara, die Studenten unbedingt sehr klar begreifen müssen, damit man versteht, Beschäftigung mit Meditation, auch im Rahmen von Shravaka, Training, im Rahmen von Bodhisattva-Training, im Rahmen von Pacheka-Buddha-Training. Jetzt, dieser Prozess von neun Bleiben in Shamatha ist auch durch mehrere Manasikaras erklärt. Eine Methode ist, dies zu erklären durch vier Manasikaras, die in dem Prozess von neun Bleiben des Geistes erscheinen. In erste Manasikara ist Bala Avahana Manasikara. Dass diese erscheint in erste und zweite Stufe von Shamatha. Bala heißt Kraft. Hm? Avahana heißt zufließen. Der Geist zufließt zu dem Objekt durch Kraft. Das geschieht in den ersten zwei Bleiben von Shamatha, wo Einspitzigkeit des Geistes ist noch nicht entwickelt. Man bezieht sich auf Konzepten, nicht auf meditative Erfahrung, das auf Einspitzigkeit des Geistes basiert ist. Deswegen, man wird dann immer Tendenz haben, das Fließen des Geistes zu dem Objekt auf Grundlage von Kraft zu verwirklichen. Er muss da gehen. Wenn nicht, das sind die ersten Stufen von Shamatha. Das in dieser Stufe, der Geist hat noch keine wahre Freude und erlebt noch Frustrationen, indem er noch nicht tief Einspitzigkeit des Geistes erlebt, indem er die Kraft von Achtsamkeit, dass die Ursache für Einspitzigkeit des Geistes ist, ist noch nicht entwickelt. Und man basiert sich auf Konzepten, nicht auf eigene Erfahrung. Also darf ich mal kurz zurückfragen? Ich habe jetzt bei den Bleiben habe ich nur 8. Ja, ich komme dazu. Ach, deswegen, ja. Jetzt erkläre ich die Manasikaras. Damit man versteht, diese 9. Muss man erklären, die Manasikaras, dann wird es klar. Sonst nicht. Dann von 3. Bleibe bis zu 7. Bleibe, bis zu vollkommenen Beruhigung des Geistes. Es gibt immer Löchern in Einspitzigkeit. Deswegen diese Zufließen des Geistes zu dem Objekt ist mit Löchern. Sat Chidra Avahana. Chidra heißt Löcher. Löcher. Nicht Pali, Sanskrit. Sat Chidra Avahana. Sachidra Avahana heißt, dass die Einspitzigkeit des Geistes noch Löcher hat, weil es Löcher hat. Affegeist kann noch zum Ausdruck kommen. Und Affegeist wird immer weniger Kraft haben, indem man von 3. bis zu 7. Bleibe geht. In 7. Bleibe, Affegeist ist fast, kommt nicht mehr zum Ausdruck, aber es kann noch nur leichte Schwankungen. In 8. Bleibe, heißt Nishchidra, Nishchidra heißt kein Loch. Kein Loch in Einspitzigkeit. Das ist dritte Zufließen des Geistes zu dem Objekt. Kein Loch in Einspitzigkeit, in dem diese Virya-Kraft zur Reife gekommen ist. Indem der Meditierende ist imstande, indem er völlig Geist beruhigt hat früher. Er konnte entdecken, die Tendenzen des Geistes zu senken und zu schweben, bevor sie den Geist beeinflussen. Jetzt, die kommen nicht mehr. Er ist ohne Loch. Er fließt immer, immer wie auf Gie. Hm? Wie schönes Gefühl. Das muss man lernen. Und wenn man diese Manasikara gemeistert hat, Manasikara ohne Lächeln, dann kommt spontane Bleiben des Geistes an dem Objekt, ohne jegliche Anstrengung. Das ist vierte Manasikara und neunte Bleibe. Neunte Bleibe heißt Samadhiati. Samadhiati heißt, er bleibt im Zustand von Samadhi. Was ist eigentlich Bedeutung von Samadhi? Von der Sprache aus gesehen wird in den Schriften erklärt als Samadhana. Das heißt, Anwendung des Geistes an dem Objekt vollkommen gleich. Der Geist wird gleich und Objekt wird gleich. Ohne jegliche Schwankungen. Hm? Schwankungen? Natürlich Einheit. Diese. Das sind sie schon von, müssen von Anfang an eine Einheit sein. Aber es gibt Schwankungen in den Geistesfaktoren. Einige werden stark, einige werden schwach. Jetzt in diesem Zustand sind sie alle im Zustand von Gleichheit. Deswegen der Geist fließt wie? Aufgeschmiert. Gar keine Schwankungen. Das ist der Zustand von Buddha. Aber das ist auch der Zustand von allen Ebenen, die sich in Samadhi üben, wenn sie in erste oder zweite oder dritte oder vierte Jhana eintreten. Sie müssen mindestens für kurze Zeit diesen Zustand erreichen. Sonst können sie nicht in Jhana eintreten. Aber wir, kleine Yogis, die noch Mutter, bei Muttermilch, bei uns dauert dieser Zustand nicht so lange, aber bei einem großen Yogi dieser Zustand bleibt lange, lange Zeit. Und bei Buddha dieser Zustand bleibt für immer. Das heißt, dieser Zustand eines Buddhas ist auch außerhalb der Meditation. Außerhalb der Buddha ist immer in Meditation. Arahat ist auch immer in Meditation. Aber wenn, also Meditation ist Leben. Indem man das unterscheidet, ist man, durch Shamatha kommt man zur Reinigung des Geistes. Aber solange man nicht ein Arahat oder Buddha wird, diese Reinigung des Geistes wird nur für gewisse Zeit, solange man in Shamatha ist. Wenn man weg aus Shamatha geht, kann wieder Schwankungen in dem Geist entstehen und wieder Konfliktgefühle. Aber bei den entwickelten Heiligen nicht mehr. Aber braucht es keine Einspitzigkeit am Objekt, wenn sie sich in der Welt bewegen. Die Einspitzigkeit ist da, natürlich ist da, aber sie brauchen sich nicht dafür bemühen. Deswegen ist der Geist geläutert. Sie sind im Zustand von Gleichmut gegenüber die 6 Objekten der Wahrnehmung. Das können Sie nur machen, indem Sie in Samadhi bleiben. Wenn Sie nicht in Samadhi bleiben, wie werden Sie das machen? Nicht möglich. Jegliche Samadhi, es gibt kein Samadhi ohne Upekkha. Upekkha ist Inhalt von Samadhi. Kein Samadhi, kein Jhana, kein Samapati ohne Upekkha. Es muss unbedingt Gleichmut da sein, damit man überhaupt von Samadhi sprechen kann. Aber Gleichmut gibt es 2 Sorten von Gleichmut. Das muss man immer. Es gibt Vedana Upekkha und Sankhara Upekkha in Pali. Der Arahat oder der Buddha, sie haben auch Sukha Vedana, sie haben auch Dukha Vedana, sie haben auch Adukha Asukha Vedana, so wie alle anderen Wesen. Aber sie verlieren nie Sankhara Upekkha. Sie verlieren nie die in Mitte bleiben. Sankhara Upekkha ist nichts anderes als in Mitte bleiben. In Pali Abhidhamma gibt es Chetasika, das heißt Tatra Majatata. Tatra Majatata heißt in Mitte bleiben. Obwohl man nimmt wahr angenehmes Gefühl, man haftet nicht daran. Obwohl man nimmt wahr unangenehmes Gefühl, man ärgert sich nicht. Obwohl man nimmt wahr nicht angenehmes und nicht unangenehmes Gefühl, der Geist bleibt mit Wissensklarheit, ohne Unwissen. Das ist der Zustand, das man erlebt in Samadhi. Und das ist der Zustand, das ein Heiliger, realisierter Heiliger, erlebt dann für den Rest des Lebens. Dieses Gefühl, dieses Sankhara Upekkha kann ihn nicht verlassen. Das ist auch der 4. Jhana. Der 4. Jhana Upekkha ist auch Sankhara. Jhana Upekkha ist, in Jhana gibt es auch, in 4. Jhana gibt es dann auch Gefühl, Asukha, Adukha, Vedana. Das auch ist Vedana Upekkha. Aber es gibt kein Jhana ohne Sankhara Upekkha. Niemand hat, sogar Upachara Samadhi muss unbedingt mit Sankhara Upekkha sein, sonst ist es nicht Samadhi. Deswegen kann das Objekt und Geist geläutert werden. In den niedrigeren Samadhis gibt es noch diese, was heißt, 8 Apalaksha. Haben Sie schon gehört? 8 Apalaksha? Apalaksha heißt, Apa heißt niedrig. Und Laksha, die Eigenschaften, die diese Eigenschaft von Upekkha niedrig machen. diese Eigenschaft von Upekkha nicht zum vollen Ausdruck. Unterdrücke nicht. Da gibt es kein Nicht-Unterdrücken. Das ist nicht richtig. Apalaksha heißt, die Eigenschaften, die Reinheit von Upekkha nicht zum vollen Ausdruck bringen lassen. Na prima. Und welche sind die 8 Apalakshas? Erste Apalaksha, Vitarka. Das heißt, Vitarka. Hinwenden zum Objekt. Na prima. Vitaka, Vichara. Dabei bleiben. Ist gute Übersetzung. Nichts Besseres. Auf Englisch, sie sagen Applied Thought and Sustained Thought. Nächste ist dann Piti. Piti heißt Entzückung. Piti auch gehört zu Sankara, nicht zu Vedana. Vitaka, Vichara, Piti, dann Dukkha, Domanasa, Sukha, Somanasa, 4 Gefühle, unangenehme und angenehme körperliche und geistliche Gefühle. Ja? Ist prima? Ist gut, ja? Und letzte, was noch Störung für Reinheit von Upekkha ist, ist Einatmen, Ausatmen. Das auch, wenn Meditation tief ist und wenn man völlig 4. Jhana gemeistert hat, das geht weg dann. In Arupa Jhana genauso nicht mehr. Einatmen und Ausatmen wird man bei den Nasenlöchern spüren können. Es kann noch hier gespürt werden. Wenn man ganz großer Meister ist von Samadhi, dann wird es nicht mehr gespürt werden. Wir kleine Yogis können das noch hier spüren. Das heißt, es wird nicht gespürt, aber es wird noch geatmet. Es ist so fein, dass man es nicht mehr wahrnehmen kann. Also das sind die 8 Apalakshas, die völlig gereinigt werden. Jetzt, was wir verstehen müssen, dass diese Stufen von Samadhi erlebt in dem Prozess von Lernen von Samadhi ist, von Lernen von 1., 2., 3., 4. Rupa Jhana, 1., 2., 3., 4. Arupa Jhana. Diese Stufen erlebt der Meditierende in allen Stufen von Jhana, damit man geht von einer Stufe zu andere. Erlebt man sie, aber indem man schon in Samatha geübt ist, die kommen sehr schnell. Aber man muss erst verstehen, was man macht. Nur dann kann man von groberen Zustand des Geistes zu feineren Zustand des Geistes. Wenn man nicht das verstanden hat, wenn man sich nicht eingestellt hat, wenn man nicht richtig dem Geist zu dem neuen Objekt fließen. Wendet ist nicht so gut. Der Geist fließt, kann man sagen. Avahana. Avahana heißt fließen. Fließen lassen. Also diese Stufen dann am erst man meistert, man geht in Samadhi, aber man hat noch nicht diese Stufen gemeistert. Wenn man diese Stufen gemeistert hat, dann hat man Möglichkeit, in Samadhi zu bleiben, lange, lange Zeit. Und der Geist fließt wie? Auf Ghee geschmiert, ohne Schwankungen. Wenn sie einen Moggallana werden oder einen Buddha werden, dann tagelang, ohne Unterbrechung, ohne jegliche Schwankungen des Geistes. Das ist dann Meisterschaft von Samadhi. Die Meisterschaft von Samadhi, von einem Moggallana oder von einem Revata, der Nummer 1 in Jhana war, in Anguttara Nikaya, wird erklärt. Es lässt sich nicht vergleichen mit mit Meisterschaft von einem Buddha. Und natürlich, jemand, der Bodhisattva, wahre Bodhisattva sein möchte, er muss völlig diese Bleiben von Shamatha meistern. Dann kann er sehr, sehr erfolgreich zu Wohle von vielen, vielen Wesen sich engagieren. Wenn er diese hat, dann, obwohl er noch unangenehme Situationen erfährt, er immer kommt raus als ein Sieger. Dann am Ende, weil wir schon sind fast am Ende, ich erzähle noch schöne Geschichte von Jatakas. Okay? Ja. Na prima. Damit wir verstehen, was alles, wenn man Shamatha hat, was alles geschieht. Natürlich die Jatakas, wie religiöse Literatur, hat immer Tendenz zu übertreiben, aber man muss verstehen nach Sinne, nicht nach den Worten, genauso wie Bibel. Und was geschah da? Der Bodhisattva wurde ein großer Yogi in den Himalayas. Er sitzt tagelang ohne Unterbrechung in Samadhi in den Himalayas. Und er besonders hat gemeistert die vier Brahma-Viharas Jhanas. Was ist wichtigste Meditation für die Bodhisattvas? Er hat die Samadhis so gemeistert, dass er in der Aranya, wo er wohnt, diese Gazellen und Tigern können zusammen da in der Nähe sich bewegen durch seine Metta. Und unsere große Held, was passiert mit ihm? Wenn er aus Samadhi geht, der muss auch zum Klo gehen. dann er hat seinen Ort, wo er seine was? Notdurft verrichtet. Er pinkelt. Er pinkelt im Gras und indem er übt diese gute Qualitäten, Eigenschaften, besonders Metta, dann die eine weibliche Gazelle. Weil er pinkelt, kommt auch, weil er keine Begierde hat, dann diese Samen kommt zusammen mit Urin wie Wasser. Und diese Samen, dann kommt zusammen mit Pinkeln, ja? Ist gut, schönes Deutsch. Dann eine Gazelle, weibliche Gazelle, weil er so gut Metta übt, sie ist in ihn verliebt. Sie kommt und sie liegt diese mit Liebe, liegt diese Urin mit Samen und sie wird schwanger. Weil sie hat sich verliebt in diesen Asketen, er kann damit nichts zu tun, hat nichts zu tun, das ist nicht sein Fehler. Aber sie hat seine Samen mit Urin getrunken und wird sie schwanger, indem sie diese Begierde in sich entstehen lässt. Und sie wohnt dann immer in der Nähe von dem Kuti, von unserer Bodhisattva. Und dann sie bringt ein Kind zur Welt. Dieses Kind sieht so menschliche Kind, aber er hat Hörner. Dann er heißt Isilinga, der Rishi, der Seher mit den Hörnern. Und dann natürlich, weil er fängt an zu wah, wah, wah, dann der gute Bodhisattva, der pflegt ihn. Er kann ihn nicht da sterben lassen. Und er erzieht ihn. Und dann, weil er schon alt ist, dann bevor er stirbt und in Brahma-Welt geht, er erzählt seinem Sohn, lieber Sohn, jetzt hast du sehr gut die Samadhis gelernt, das kennst du gut, aber pass mal auf, es gibt eine gefährliche Sache. Es gibt ein Wesen, die in der Welt Frau genannt wird. Die sind sehr gefährlich, wenn du nicht aufpasst. Die können dich in Kraft nehmen, dann verlierst du alles, was du gelernt hast. Bitte sei vorsichtig, wenn du eine siehst, wie sieht sie aus? Sie hat lange Haare, sie hat große Brust, sie hat Hüfte und sie hat zarte Haut. Das wirst du erkennen, das ist diese Schöpf. Das ist diese Geschöpf. Pass mal auf, sonst, du hast schon alles schon gut gelernt, ich kann ruhig gehen, aber pass auf diese. Du hast das noch nicht gesehen, aber es gibt in der Welt diese Sache. Bitte pass mal auf. Und dann der Bodhisattva stirbt, geht in den Himmel und der Sohn gut meditiert weiter. Indem er gut meditiert, in den Sitz von Sakka wird heiß und der Sakka macht sich Sorgen, was ist da? Wird er mich versetzen oder was? Der Sakka, der lebt, da steht in den, in, in Jataka mit 25 Millionen von Shannon Medal zusammen. Und die schönste von den Mädeln heißt Ambalusia, die schönste Nymphe. Dann er sieht, sein Sitz wird sehr heiß. Dann er kümmert sich, wird er diese, wer ist das? Dann er sieht diese Rishi mit den Herren. Diese Geschichte findet man in Ramayana auch. Eine sehr bekannte Geschichte, ist nicht besonders buddhistisch. Buddhistisch ist, dass in den Jatakas der Held, der Vater von dem Held, von dem Rishi mit den Hörnern, ist der Buddha selbst. Und was geschieht? Der sieht sich, der unsere Sakka sieht sich die Welt an und er sieht, niemand kann diesen großen Yogi aus der Ruhe bringen, außer diese Ambalusia, die schönste von den 25 Millionen Nymphen ist. Er ist der König, er hat große Reich. Dann ruft gleich zu sich die schönste von den Nymphen, diese Ambalusia, und sagt, na, Tochterchen, du gehst jetzt, du hast eine Mission. Außer dir, niemand kann es machen. Gehe da und störe diesen großen Yogi mit den Herren da. Und wenn du das schaffst, dann du wirst mir so gut gefallen tun und ich werde dir natürlich viele Geschenke geben. Dann schickt er Ambalusia zu dem großen Yogi. Und der Yogi, als er dann für sein Wasser holen geht, dann sieht er plötzlich diese Ambalusia, die riecht schon von Weitem. Die schönste Dufte, die man sich vorstellen kann. Die Haare lang, so wie Körper. Und die schönste Formen, die man nicht mal in Träumen träumen kann. Und er glaubt, dass der träumt. Aber das ist wirklich. Dann er fragt sie, was bist du für ein Geschöpf? Dann sie sagt, ich komme aus Himmel, ich wurde geschickt von Sakka, um dir, große Yogi, zu dienen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Er ist sehr erstaunt. Dann er sagt, nein, nein, nein, nein. Dann sie geht weg. Und dann plötzlich er hat Angst, oh, diese wird weggehen, ich muss sie zurückbringen. Die Frauen haben viele, viele Methoden, wie sie. Sie geht weg mit schwungenden. Dann er läuft hinterher und fasst sie an Haar, weil er will sie sprechen. Und dann erscheint in ihm diese Begierde. Dann er bleibt da stehen, 3 Jahre lang steht er. So steht er da, weil in Samadhi natürlich die Zeit vergeht sehr langsam. Und das war zu der Zeit, wo wir noch die Menschen mit den Göttern zusammenlebten. Jetzt stinken wir so, dass nicht mal die Götter werden mit uns heiraten können. Die müssen dann, wenn sie mit uns verkehren, so machen. Dann diese unsere Rishi, glotzt sie ein 3 Jahre. Dann nach 3 Jahren er überwindet diese Begierde und sagt sie, Tochterchen, das darfst du nicht machen, gehe weg gleich. Ich kann, es tut mir so leid, aber du darfst hier nicht bleiben, gehe gleich weg und sage dem Saka, dass der dich geschickt hat, dass er darf nie sowas wieder machen. Dann sie geht zurück und dann der Saka freut sich und fragt, na Töchterchen, warst du erfolgreich? Dann sie sagt, bitte, bitte Vaterchen, lass mich nie wieder in solche Mission gehen. Und so ist die Geschichte verkürzt zu Ende und wir machen eine Pause. Also wenn der Geist einspitzig ist, auch wenn man die Charmen kontempliert, man kann 3 Jahre lang ohne Unterbrechung, so kräftig ist der Geist. Aber wir sind so dumm, dass wir es nicht verstehen. Natürlich, wenn man aber die Wahrheit kontempliert, dann ist viel, viel besser. Okay, jetzt machen wir Pause.